3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Ann-Sophie und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Mein Name ist Ann-Sophie und mit mir in der Moderation heute mein Kneipengenosse Harro. Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das zu den entscheidendsten Momenten der Geschichte der Arbeiterbewegung gehört, und zwar die Novemberrevolution von 1918. Am Ende des Ersten Weltkriegs war eine proletarische Revolution auch in Deutschland zum Greifen nah. Aber das Bündnis der Reaktion aus Ebert-SPD und Kröner Reichswehr schlugen die Revolution blutig nieder. Dass die von Karl Liebknecht ausgerufene Sozialistische Deutsche Republik am 9. November sich nicht durchsetzen konnte, hat die Geschichte geprägt wie nur sehr wenige andere Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Eigentlich ist es kaum zu überschätzen. Um so ein wichtiges Thema abzubilden, haben wir uns einen Gast eingeladen. Kalle von Perspektive Kommunismus. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, Kalle, erzähl doch mal, wer ist Perspektive Kommunismus eigentlich und warum lohnt es sich, euch nach der Novemberrevolution zu fragen? Ja, also Perspektive Kommunismus hat sich im April 2014 gegründet und wir sind kommunistische Gruppen aus verschiedenen Städten im ganzen Bundesgebiet und wollen einen Beitrag zum Aufbau einer bundesweiten revolutionären Organisation leisten. Wir sind dabei nicht die einzigen, die den Bruch mit dem Kapitalismus und den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft anstreben. Deshalb ist der Kontakt und die gemeinsame Arbeit mit anderen linken und revolutionären Gruppen ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Es geht uns darum, revolutionäre Politik in lebendigen, klassenkämpferischen Bewegungen weiterzuentwickeln als selbstständiger Teil der alltäglichen Kämpfe, ohne sich dabei aber in ihren zu verlieren oder sich treiben zu lassen. Eine aktive Praxis und der Aufbau von selbstbestimmten Organisierungen und die Entwicklung einer vielschichtigen Gegenmacht von unten sind dabei wesentlich für uns. Die Ausgangspunkte unserer konkreten Arbeit sind Ansätze von Protest und Widerstand, die sich in den Widersprüchen des Kapitalismus entwickeln lassen. Wir stehen für Solidarität und gemeinsame Stärke unter den Lohnabhängigen. Wir stehen gegen die Gefahr von rechts und staatliche Repression. Wir stehen für den Kampf gegen die besondere Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen, gegen imperialistische Kriege und Umweltzerstörung und für internationale Solidarität mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten weltweit. In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns auch mit unserer Geschichte und heute wollen wir den Fokus dabei auf die Novemberrevolution richten. Die Novemberrevolution war der stärkste Ausdruck der revolutionären Arbeiterinnenbewegung, die es in Deutschland je gab. Nach der russischen Oktoberrevolution wurde Deutschland 1918 zum Zentrum der revolutionären Massenbewegung, die zum Ende des Ersten Weltkriegs international entbrannten. Die Euphorie dieser Revolution bleibt bis heute inspirierend und davon wollen wir heute berichten. Ja, wir wollen uns in dieser Folge nicht nur mit den Ereignissen um die Novemberrevolution beschäftigen, aber natürlich auch. Aber wir wollen ja anhand der Geschichte auch einige Fragen diskutieren und hoffentlich auch beantworten. Wir möchten herausfinden, welche ökonomischen und politischen Kräfte überhaupt zum Ersten Weltkrieg führten, welche Rolle die deutsche Sozialdemokratie dabei spielte. Und wir wollen schauen, was wir heute eigentlich aus der Novemberrevolution und allem drumherum überhaupt lernen können. Ja, und dafür müssen wir weit in die Vergangenheit spulen. Ich würde sagen, bevor sich so ein deutsches Kaiserreich überhaupt seinen Platz an der Sonne beanspruchen kann, muss es ja erstmal gegründet werden. Das passiert 1871. 1871 ist für die Entstehung eines so großen Nationalstaats sehr spät. Sehr spät im Kontext der Aufteilung der Welt, denn Der Großteil der Welt ist bereits aufgeteilt in die entwickelten kapitalistischen Staaten. Relativ spät im Vergleich zu zum Beispiel Frankreich und England entsteht erst der deutsche Nationalstaat als Kaiserreich 1871 oder auch der italienische Nationalstaat. Beide recht spät und damit haben sie ein bisschen das Nachsehen im imperialistischen Hauen und Stechen beziehungsweise den Kampf, das Ringen um die Kolonien. Und 1871 folgt quasi direkt schon 1873 die erste große Krise für das Deutsche Kaiserreich, der sogenannte Gründerkrach. Das heißt, diese deutsche Kaiserreichsnation stolpert im Kapitalismus direkt in eine Krise, die es ihr schwer macht. Und so gehen diese ersten 25 Jahre dahin bis zur Jahrhundertwende, bis das 20. Jahrhundert beginnt. Aber Kalle, erzähl du uns doch mal ein bisschen, wie steht es um das Deutsche Kaiserreich, bevor es den Platz an der Sonne für sich beansprucht? Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts befindet sich das deutsche Kapital in einer tiefen Krise. Die deutsche Industrie ist in Monopolen konzentriert und produziert zum Beispiel mehr Eisen und Stahl als die Konkurrenten in Frankreich oder England. Aber gleichzeitig fehlt es ihnen an Absatzmärkten. Du hattest schon erwähnt, die große Teile der Welt waren schon in Kolonialgebieten aufgeteilt und Deutschland war da beinahe leer ausgegangen. Vor allem Thyssen und Krupp, aber auch etliche andere Kapitalisten suchen nach neuen Absatzräumen und drängen letztendlich als Ausweg aus dieser Krise auf einen Krieg. Es geht um neue Absatzmärkte und Rohstoffe und um die Steigerung ihrer Profite. Und ja, da geht es um den Platz an der Sonne. Deutschland baut eine mächtige Kriegsflotte auf, die in Konkurrenz zur englischen Flotte steht, die die Weltmeere beherrscht. Verbunden ist das mit einer ganz massiven militärischen Propaganda. Genau, und auch die preußischen Junker, also die Großgrundbesitzer, haben ein Auge auf Osteuropa geworfen. Das Monopolkapital und die preußischen Militaristen planen den Weltkrieg in aller Öffentlichkeit. Ja, Kalle, die SPD, die ist ja in Lager zerrissen und zwar nicht erst seit der Zustimmung zu den Kriegskrediten, zu denen wir noch kommen, soweit sind wir ja noch nicht. Aber zum Thema Sozialdemokratie zwischen Reform und Revolution, welche parteiinternen Linien zeichnen sich da schon Anfang des 20. Jahrhunderts innerhalb der SPD ab, also bevor es losgeht? Ja, also die SPD ist als Kampfpartei angetreten und gab zum Beispiel 1907 den Sozialistenkongress in Stuttgart, wo ganz klar gesagt wird, wir sind gegen Krieg und wenn der Weltkrieg, den viele schon vorausgesehen haben, wenn er tatsächlich losgeht, dann streiken wir, dann machen wir nicht mit. Aber es gibt in der SPD eben auch die Linie der Revisionisten, die schon von Anfang an sagen, schauen wir mal. Und als es dann tatsächlich zur Sache geht, ja, ist es mit dem Nein zum Krieg nicht mehr so weit her. Klar, die Revisionismusdebatte definitiv auch ein großes Thema. Das ist immer schwer, es ist überhaupt nur anzuschneiden. Ansonsten verfängt man sich schnell in der großen Diskussion zwischen Luxemburg und Bernstein und Bernsteins Abkehr von marxistischen Grundsätzen. Das soll heute gar nicht unser Thema sein, sondern eben nur der Verweis darauf, die Linie der organisierten Arbeiterbewegung, die hat schon unterschiedliche Brüche erlebt, lange bevor es eigentlich um den Kriegseintritt geht. Und die begleiten halt eben auch schon den Beginn des 20. Jahrhunderts. Vor 1914. Aber die Kriegsfrage ist natürlich, oder die Frage nach dem Militarismus ist sehr, sehr zentral, um auch die Entstehung oder den Weg zur Novemberrevolution nachzuvollziehen. Und man könnte sagen, dass die immanenten Krisentendenzen des Kapitalismus zur militärischen Konfrontation führen, also zum Krieg führen muss. Das hat ja nicht nur Rosa Luxemburg oder Lenin und viele, viele andere Marxisten dieser Generation prognostizieren können. Man muss auch sagen, schon Friedrich Engels selbst hat noch zu seinen Lebzeiten diesen Zusammenhang hergestellt. Zum Beispiel in einem Brief, den er damals an Adolf Sorge 1887, und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind das fast 25 Jahre vor Beginn des Weltkriegs, da schreibt Friedrich Engels schon in Der europäische Krieg und die sozialistische Bewegung: Der nächste Krieg, der Preußen Deutschland bevorsteht, wird ein Krieg sein, Ein Weltkrieg von bisher ungeahnter Ausdehnung und Heftigkeit. 8 bis 10 Millionen Soldaten werden sich gegenseitig an die Kehle gehen und dabei werden sie Europa kahl fressen, wie eine Heuschreckenplage. Die Verwüstung des 30-jährigen Krieges zusammengedrängt auf 3 oder 4 Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet. Hungersnot, Seuchen, allgemeine Verrohung von Heer und Volk durch maßlose Not. Der Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer hergebrachten Staatsweisheit wird eintreten. So, dass die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen werden und niemand da sein wird, der sie aufhebt. Also das hat Friedrich Engels 1887 geschrieben. Er schreibt von einem Weltkrieg, der 3 bis 4 Jahre dauern wird. Er schreibt 1887 von 8 bis 10 Millionen Soldaten, die sich gegeneinander an die Kehle gehen werden und so weiter. Also für einen marxistischen Verstand war das, was da für Europa bevorsteht, ziemlich deutlich schon gezeichnet. Und jetzt die Frage, Kalle, wie stand es denn um den Antimilitarismus? Ja, wer hat denn schon gegen Imperialismus und Krieg im Sinne von Engels gekämpft? Vor 1914, aber auch innerhalb der Kriegsjahre. Wie stand es um den Antimilitarismus? Ja, also es gab schon immer eine Strömung in der SPD, die gegen den Krieg mobilisiert und sich organisiert hat. Aber tatsächlich 1914, als es dann um die Wurst geht, schwenken fast alle der Reichstagsabgeordneten der SPD auf den Krieg ein und auf die Burgfriedenspolitik. Das Deutsche Kaiserreich braucht Geld und im Parlament wird über Kriegskredite abgestimmt. Und der einzige Reichstagabgeordnete der SPD, der dann noch gegen Krieg war, war Karl Liebknecht. Der hatte als einziger dagegen gestimmt. Er hat dazu auch eine Erklärung abgegeben. Er hat gesagt, dieser Krieg, den keines der beteiligten Völker selbst gewählt hat, ist nicht für die Wohlfahrt des Deutschen oder eines anderen Volkes entbrannt. Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg, einen Krieg um die kapitalistische Beherrschung des Weltmarktes, um die Beherrschung wichtiger Siedlungsgebiete für das Industrie- und Bankenkapital. Also er hat da schon klare Worte gefunden und begründet, warum er nicht dafür stimmt. Und genau, er war der einzige Reichstagsabgeordnete der SPD, aber nicht der einzige in der SPD, der gegen Krieg war. Da gab es schon auch eine Gruppe, die sich um ihn formiert hat. Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin, Wilhelm Pieck haben dazugehört und haben sich während der Kriegsjahre um die Zeitschrift Internationale organisiert und später dann in der Spartakusgruppe als Organisation der RevolutionärInnen in der SPD. Auch über den ganzen Krieg hinweg haben sie sich weiter organisiert und Aktionen gemacht. Also am 1. Mai 1916 zum Beispiel hat Karl Liebknecht auf dem Potsdamer Platz in Berlin vor rund 15.000 Berlinerinnen gesprochen und hat zum Sturz der Regierung und zum Widerstand gegen den Krieg aufgerufen. Er wird dann relativ schnell verhaftet, auch die anderen, Clara Zetkin, Franz Mehring, Rosa Luxemburg, waren relativ schnell weg vom Fenster. Karl Liebknecht wurde an die Front geschickt oder an die Front kommandiert und hat dort aber noch im Schützengraben weiter agitiert und organisiert, Flugblätter geschrieben. Eines der bekanntesten, der Hauptfeind steht im eigenen Land, ist ja auch bis heute noch gängig. Und es waren nicht nur diese Politiker, die hier sich gegen den Krieg gewandt haben, sondern es sind auch immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Trichter gekommen, dass das mit dem Krieg doch nicht so toll ist. Es gab Anfang 1917 erste Streiks und im Januar 1918 sind in Berlin, Hamburg, Kiel im Ruhrgebiet schon 1,5 Millionen Arbeiterinnen, viele aus Betrieben der Rüstungsindustrie, im Streik. Der wird aber erstmal noch von der Regierung mit Gewalt und Terror bekämpft. Die MSPD, also die Mehrheitssozialdemokratie, die ja versuchen, sich hier einzuzecken, sag ich mal, in diese Bewegung, an ihre Spitze zu kommen und sie von innen her auszubremsen. Also es gibt eine Mischung aus Gewalt und Lähmung der Bewegung von innen durch die rechten Sozialdemokraten. Ja, ohne schmälern zu wollen, dass Karl Liebknecht bei der zweiten Abstimmung gegen die Kriegskredite als einziger gestimmt hat, möchte ich noch ergänzen, dass der Hugo Haase im Dezember im gleichen Jahr ihm das gleich getan hat. Aber irgendwie fällt der Hugo Haase immer hinten runter und ich vergesse es auch immer wieder. Aber genau das wollte ich noch kurz ergänzen. Ja, das ist immer so ein Ding, wenn man so eine Podcast-Folge über was Historisches macht, dann lauern immer schon die Historik-Nerds, die lauern dann schon da drauf und lauern, dass sie irgendwas in die Kommentarspalte ablassen können. Moment mal, es gab zwei Abstimmungen in 1940. Okay, aber das ist ja gut, dann lassen wir das vielleicht. Ja, schreibt das ruhig in die Kommentare, weil wir brauchen das für unseren Algorithmus. Ja, bitte, bitte. Genau. Weist uns nochmal darauf hin, wie war das nochmal mit dem August 1914 und mit dem Dezember 1914. Schreibt euch bitte die Finger blutig. Okay, aber wir kommen jetzt der Novemberrevolution schon ein bisschen näher. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, also kennt jeder. Ich kenn's. Und der Verrat an der Arbeiterklasse, der hat bei der SPD lange Tradition. Und ja, wenn es um die Novemberrevolution geht, dann ist es, glaube ich, so der Urverrat, den man so im Kopf hat. Und ja, so war es ja nicht nur in Deutschland, sondern die Mehrheit der europäischen Sozialdemokratie hat den Kriegskrediten zugestimmt und die Zweite Internationale hat sich ja auch in der Folge aufgelöst. Und auch die Gewerkschaften haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Oft hört man das ja auch von den älteren Freundinnen und Freunden mal, ja, früher war das nicht so in der Gewerkschaft und so. Aber auch die haben den Burgfrieden erklärt. Und da frage ich dich, Kalle, was ist da passiert? Also wie kommt es dazu, dass die sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa dafür den Krieg stimmen? Mit wenigen Ausnahmen. Es gibt ein paar Sozialdemokraten. Ja, mit wenigen. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja. Genau, die SPD hatte sich einfach von einer Kampfpartei zu einem Abstimmungsverein entwickelt und zu Kriegsbeginn war in breiten Teilen der Bevölkerung einfach eine Kriegsbegeisterung da. Hat man schon so den Platz an der Sonne. Kleine Jungs wurden in Matrosenuniformen gesteckt. Die Leute sind mit Hurra und Blumen haben die Soldaten, die in den Krieg gezogen sind, begleitet. Und das hat einfach auch die Sozialdemokraten erfasst. Und ja, sie haben sich dazu entschlossen, oder das Führungspersonal der Sozialdemokraten hat sich dazu entschlossen, diese Burgfriedenspolitik mitzutragen und haben vielleicht damals auch schon darauf geschielt, wenn sie da mitmachen, dann kriegen sie ein Stück vom Braten ab und bekommen Posten und Pöstchen. Genau, ja, dieses Postentum. Da könnte man ja auch sagen, die Sozialistengesetze, die haben ja den sozialdemokratischen Abgeordneten, also den männlichen, die Frauen durften ja gar nicht im Parlament sein, erlaubt, ihre Mandate auszuüben. Und ja, das hat halt auch so seine Tücken, wenn man dann nur noch in der Art und Weise arbeitet, ne? Genau, das macht einen anfällig für ja die Krümel, die vielleicht vom Kaiser mal vom Tisch gefegt werden, davon was zu bekommen. Wir hatten ja am Anfang so ein paar Fragen an den Anfang gesetzt. Ann-Sophie hatte die vorgelesen, wo es auch darum geht, die ökonomischen und politischen Kräfte nachzuvollziehen, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben oder die auch innerhalb dieses Ersten Weltkriegs dann noch gewirkt haben. Das sind ganz große Komplexe, die sind alle eine eigene Folge wert. Ein bisschen reduziert versuche ich es mal zusammenzufassen. Die imperialistischen Ziele des Ersten Weltkriegs, die wurden 1914 recht öffentlich im sogenannten Bertmann-Hohlweg-Plan beziehungsweise auch das September-Programm definiert. Es gibt da wunderbare Denkschriften der herrschenden Klasse, also den Vertretern des Monopolkapitals, die sich da an die politische Klasse wenden. Das ist hervorragend dokumentiert in dem genialen Buch, das ich in gefühlt jeder dritten Folge mal erwähne und empfehle, nämlich von Reinhard Opitz, Europastrategien des deutschen Kapitals von 1900 bis 1945. Das ist dieser fiese 1000 Seiten dicke Schinken voller Dokumente, die diese Denkschriften dokumentieren. Aber jedenfalls, wenn man das nochmal nachlesen möchte, da steht sehr klar drinne, was waren denn eigentlich die Gründe, die ökonomischen Gründe für diesen Weltkrieg? Welche Teile des Monopolkapitals haben sich eigentlich für welche Kriegsziele stark gemacht? Wo stand die Montanindustrie? Wo stand die noch jüngere Chemie- und Elektroindustrie und so weiter? Also all diese Industrieverbände in Deutschland, der Altdeutsche Verband, könnte man jetzt alles lange aufzählen. Aber diese Kriegsziele waren deutlich definiert. Jetzt kommt es aber dazu, dass bis 1918 weder die oberste Heeresleitung Oder man muss sagen, die oberste Heeresleitung konnte bis 1918 diese Ziele militärisch einfach nicht erreichen. Die konnte die nicht durchsetzen. Der deutsche Imperialismus ist gescheitert. Und der Erste Weltkrieg kostete schätzungsweise 17 Millionen Menschen das Leben. Und dann muss im Laufe des Jahres 1918 spätestens die Reichsregierung als auch das Monopolkapital feststellen, müssen sich eingestehen, dass ihnen da allmählich die Fälle wegschwimmen. Gleichzeitig schon so ein bisschen im Hinterkopf, was ist denn da in Petrograd im Oktober 1917 passiert? Das haben die ja auch gut beobachtet. Aber Kalle, vielleicht fängst du nochmal diese große Gemengelage ein, die wir auffinden 1918, bevor das Deutsche Kaiserreich kapituliert, weil darüber sprechen wir jetzt gleich. Aber erstmal, was ist das so für eine Stimmung 1918 vor der Kapitulation? Ja, ich hatte vorher schon erwähnt, während des Krieges 1917 angefangen, 1918 immer stärker geworden, eine immer größere Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Also es gab einfach Hunger, es gab nicht genug zu essen, zumindest in den Städten. Die Leute hatten Hunger und die Todesnachrichten von der Front sind auch nicht abgerissen. Also nahezu jede Familie hatte irgendwie jemand, der gefallen war oder ohne Arme oder Beine aus dem Krieg zurückkam. Und es war einfach ein mächtiger Druck im Kessel. Ja, es gab dann noch einen Versuch im Herbst 1918, als die herrschende Klasse gemerkt hat, jetzt wird es langsam eng, die noch ein paar Reformchen reinzubringen. Die MSPD wurde auch in die Regierung noch so geholt, um die Macht der Kapitalisten doch noch zu retten, aber dafür war es dann schon zu spät. Ja, Kalle, du bist gerade schon drauf eingegangen, dass den Leuten in der Arbeiterklasse ging es einfach dreckig. Und was für Ereignisse aber haben denn dazu geführt, dass aus diesem gescheiterten Krieg des Deutschen Kaiserreichs der Versuch einer Revolution wird? Genau, also was letztendlich das fast zum Überlaufen gebracht hat, war eine Entscheidung der Marineführung, mit ihrer Flotte in eine, also Zitat, letzte ehrenvolle Seeschlacht auf Leben und Tod gegen die Briten zu ziehen und dort mit wehenden Fahnen unterzugehen. Diese geplante Schlacht kann den Kriegsausgang auch nicht mehr beeinflussen. Sie kann aber den Untergang von ca. 80.000 Matrosen bedeuten, die aber keinen Bock drauf hatten, hier als Kanonenfutter zu dienen. Die Matrosen der Hochseeflotte, die vor Kiel lag oder große Teile lagen vor Kiel, die haben dort eine Massenmeuterei angezettelt. Die Matrosen waren hauptsächlich rekrutiert aus Industriearbeitern und ja, für die war Klassenkampf und Befehlsverweigerung, Meuterei jetzt auch kein Fremdwort. Und genau, die haben am 3. November angefangen, die Offiziere zu verhaften, die Schiffe zu übernehmen. Und die rote Fahne ging auf einem Schiff hoch, dann auf 10 und ganz schnell auf fast allen Schiffen. Sie hatten auch gute Verbindungen zu den Arbeiterinnen in den Werften und Industriebetrieben in Kiel. Und ja, schon am 4. November war Kiel in der Hand der Aufständischen. Es wird ein Generalstreik ausgerufen, ein Arbeiter- und Soldatenrat nach russischem Vorbild wird gegründet, Waffen werden organisiert, die Arbeit ruht, die Werften und Schiffe werden besetzt und die politische Gewalt geht auf den Arbeiter- und Soldatenrat über. Genau. Es gibt auch da schon wieder einen Versuch von der SPD dazwischen zu funken. Noske, von dem wir später noch mehr hören werden, wird von der Regierung nach Kiel geschickt, um dort die Sache nochmal abzubiegen, was ihm allerdings nur zum Teil gelingt. Es ist wieder dieses Muster, was ich vorher schon mal angesprochen habe. Er schleicht sich in die Bewegung ein, versucht dort in Führungspositionen zu kommen und er kann es tatsächlich schaffen, dass nach ein paar Tagen in Kiel schon wieder es relativ ruhig ist. Was er aber nicht geschafft hat, war, dass die Revolution sich ausgebreitet hat. Die Matrosen haben gesagt, der Krieg ist vorbei, wir fahren jetzt in die Städte, wo wir herkommen oder nach Berlin. Es rollt eine rote Welle über Deutschland, von Kiel über Lübeck, Hamburg, Bremen, Rostock, Braunschweig, Hannover, Köln, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Stuttgart bis nach Bayern, wo die Soldaten eben ja die Revolution weitertragen. Ja, da Gustav Noske's große Vorbild von Robert Habeck, wie wir alle wissen. Ja, stimmt, da gab's so einen geilen Artikel im Jacobin darüber, wie Robert Habeck teilweise auch wirklich die Geschichte, die Biografie von Noske einfach nochmal neu geschrieben hat. Und da vielleicht an der Stelle, mir fällt jetzt leider nicht der Name ein, aber der den Artikel geschrieben hat, mit dem gibt's eine Folge von unserem Kneipengenossen Fabian, allerdings noch bei 99:1, und zwar zu Karl Liebknecht. Ist auch sehr hörenswert. Können wir ja in die Kommentarspalte oder so posten, für die Lust haben, sich die Folge anzuhören. Ja, also mit Habeck wirklich eine absurde Geschichte. Er sieht Noske als Revolutionär, der notgedrungen Realpolitik machen musste, und sich selbst identifiziert er ein Stück weit mit dieser Figur, die er da zeichnet. Wobei, ja klar, weder Noske noch Habeck waren irgendwie Revolutionäre. Da müssen wir, glaube ich, nicht länger drüber reden. Nee, vielleicht wäre Habeck gern der Bluthund und kriegt das nicht auf die Kette. Das ist vielleicht eher der Pistorius machen. Ja, der Pistorius muss den Bluthund machen, weil es Habeck nicht hinkriegt. Okay, das ist jetzt der revolutionäre Moment, der 9. November. Aber du hast es auch schon angerissen, Kalle, die Reaktion, die schläft nicht. Und die Reaktion, die speist sich, auch organisiert, aus also MSPD und Freikorps. Der Ebert-Gröner-Pakt steht beispielhaft für dieses Bündnis. Und der Ebert-Gröner-Pakt, das war ein, ich setze das mal in Klammern, telefonische Vereinbarung zwischen eben dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert und dem General Wilhelm Gröner. Und zwar schon am 10. November 1918, also einen Tag, nachdem Liebknecht die Sozialistische Deutsche Republik ausgerufen hat, beziehungsweise Scheidemann die Republik ausgerufen hat. Ein Tag danach kommt Ebert schon mit diesem Gröner zusammen. Ebert sichert der militärischen Führung zu, dass die Befehlsgewalt beim Offizierskorps bleibe, also dass da gar kein Anspruch gestellt wird. Und er, also gegen linksradikale Aufstände vorgehen würde. Also Ebert sagt ganz klar, der Hauptfeind steht rot. Die linken Aufständler, die Revolutionäre, das ist unser gemeinsamer Feind. Und dagegen müssen wir vorgehen. Und so wird dieses Bündnis geschlossen. Im Gegenzug versprach dann auch der Gröner die militärische Unterstützung der Reichswehr für diese Regierung. Also so entsteht überhaupt die Gewalt, die sich dann gegen die Revolution richtet aus diesem Zusammenschluss. Kalle, wie entwickelt sich der Kampf, die Kräfte zwischen der Revolution und der Konterrevolution auf der Straße? Ja, also du hattest es gerade schon mal kurz umrissen. Am 9. November kommt die Revolution in Berlin an. Es sind Hunderttausende auf der Straße. Der Kaiser dankt ab und setzt sich in die Niederlande ab. Genau, es werden Gefangene befreit. Es gibt immer mehr bewaffnete Arbeiterinnen und Soldaten auf den Straßen. Und der Kaiser wird geopfert, um das kapitalistische System nochmal zu retten. Und die MSPD will als legitime Herrscherin auftreten. Es wird unter Ebert der Rat der Volksbeauftragten eingesetzt, der paritätisch besetzt wird mit jeweils 3 Personen aus MSPD und USPD. Die USPD gibt der MSPD da so ein bisschen ein revolutionäres Alibi, um ja den Arbeiterinnen und Soldaten die neue Regierung schmackhaft zu machen. Auch hier versucht die MSPD wieder, wie in den Januarstreiks, wie in Kiel und so weiter, sich an die Spitze der Revolution zu stellen und sie abzubürgen. Also als der ganze Streik schon am Laufen ist, gegen den Ebert und Scheidemann immer waren, sind sie sich nicht zu schade, hier als miese Trittbrettfahrer aufzutreten und dann, als der Generalstreik schon läuft, auch noch Flugblatt rauszubringen. Ja, wir sind auch dabei, mit dem Ziel eben, die Sache von innen auszubremsen. Scheidemann ruft die Freie Deutsche Republik von einem Fenster des Reichstagsgebäudes aus und Liebknecht ist unterwegs am Rathaus am Brandenburger Tor und am Kaiserlichen Schloss, ruft von dort aus die Freie Sozialistische Republik Deutschland aus, als Gegenentwurf sozusagen. zu dieser Geschichte. Und genau, es werden flächendeckend auch Arbeiter- und Soldatenräte nach russischem Vorbild geschaffen. Und ja, es ist an diesem Tag relativ viel erreicht. Der Kaiser ist weg, der 8-Stunden-Tag, das Wahlrecht auch für Frauen und Soldaten ist durchgesetzt. Aber genau, die Konterrevolution schläft nicht. Es gibt diesen Ebert-Gröner-Pakt. Und am selben Tag, am 10. November, findet im Zirkus Busch eine Zusammenkunft von 3000 VertreterInnen aus Betrieben und verschiedenen Garnisonen statt. Das war eine sehr turbulente Veranstaltung dort. Genau, hitzige Debatte. Immer wieder sind Bewaffnete in die Manege gestürmt. Wer auch noch ein Player hier war, waren die revolutionären Obleute, die in den Betrieben gewählt wurden, aber eben nicht aus dem Gewerkschaftsapparat kamen, sondern von der revolutionären Basis Vertrauensleute waren. Aber auch hier ist die MSPD mit Feigenblatt USPD sehr stark vertreten und der Rat der Volksbeauftragten, ich setze das immer so ein bisschen in Anführungszeichen, wird dort bestätigt und die Regierungsgewalt wird ihm übertragen. Ja, im Kontext der Gefahr, die die herrschende Klasse in der russischen Oktoberrevolution erkennt, versucht sie also die Kapitalseite durch Zugeständnisse aus einer Position der Schwäche dann heraus, ihre Schäfchen im Trockenen zu halten. Und ein Beispiel dafür ist eben das Stinnes-Legien-Abkommen, also eine Vereinbarung zwischen den deutschen Gewerkschaften, vertreten durch Karl Legien, und den Arbeitgeberverbänden, vertreten durch Hugo Stinnes, die am 15. November 1918 geschlossen wurde. Und das Abkommen legte den Grundstein für die deutsche Sozialpartnerschaft, allerdings auch fürs Frauenwahlrecht. Aber wir haben hier die Einführung vom 8-Stunden-Tag, Anerkennung der Gewerkschaften als offizielle Vertreter der Arbeiter und Betriebsräte durften gebildet werden. Ja, aber im Gegenzug verzichteten die Gewerkschaften auf die Forderung nach einer Vergesellschaftung der Großindustrie und verpflichteten sich auch, die Produktion aufrechtzuerhalten. Kalle, was denkst du, was können wir heute noch daraus lernen, wenn die herrschende Klasse im Klassenkampf Zugeständnisse macht? Ja, also in diesem historischen Kontext haben die schon Schiss bekommen, um es mal so zu sagen. Es war Revolution. Karl Liebknecht ruft eine Republik aus. Die Sozialdemokraten versuchen sie so ein bisschen einzuspannen, um die ganze Sache abzuwürgen. Aber ich glaube, sie waren sich da auch noch nicht so ganz sicher, ob die das auch schaffen. Weil es gab ja auch lokal begrenzt Räume, in denen Linke oder Revolutionäre in den Räten Mehrheiten hatten, auch nicht nur in Berlin, in anderen Städten. Also die haben schon so ein bisschen gemerkt, dass ihr System ins Wanken kommt und dann haben sie eben ein paar Zugeständnisse gemacht, um die Massen, die da wütend auf der Straße waren, so ein bisschen zu besänftigen und zu sagen, hey, guck mal, hier läuft ja alles ganz gut und ihr dürft jetzt ein bisschen mehr mitreden und ein bisschen mehr mitwählen auch. Ja, also sie haben Schiss bekommen und haben Zugeständnisse gemacht. Und ja, da haben sich auch einige Leute mit einfangen lassen. Und die Sozialdemokraten konnten damit natürlich auch kräftig trommeln und sagen, hier, guck mal, wir haben was geschafft. Jetzt geht mal wieder alle an die Arbeit und nach Hause. Die haben auch immer ganz bewusst sozialistisches Vokabular, sage ich mal, angewandt und viel von Sozialisierung und Revolution und so gesprochen, obwohl sie nie wirklich vorhatten, irgendwas zu sozialisieren. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Schauen wir noch auf die Entwicklung der organisierten Arbeiterbewegung. Die Fraktionierung, so nenne ich das mal, die Fraktionierung der Arbeiterparteien, die vollzog sich zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg, Also im Rahmen zum Beispiel der Revisionismusdebatte, wir hatten das vorhin schon mal angeschnitten, ganz grob, also diese Auseinandersetzung zwischen Bernstein und Luxemburg. Wer sich dafür vielleicht mal mehr interessiert, ein Highlight jedes marxistischen Lesekreises, Sozialreform oder Revolution von Luxemburg, immer sehr beliebt, in meiner Erfahrung. Aber de facto erfolgte ja die Spaltung dann nicht nur formell, sondern eben de facto 1917 aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Kriegspolitik in die MSPD und in die USPD. Und innerhalb der USPD entsteht jetzt nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen der Novemberrevolution und der folgenden Tage im Kampf zwischen Revolution und Konterrevolution der Spartakusbund als linker Flügel. Und Kalle, wie geht's jetzt weiter mit der Differenzierung der organisierten Arbeiterbewegung und den Arbeiterparteien? Was entsteht daraus? Was für eine Bewegung ist da zu erkennen um die Zeit nach der Novemberrevolution? Um die Zeit nach der Novemberrevolution wurde mit Blick auf Russland und auch angesichts der Ereignisse immer klarer, dass es eine eigenständige Organisierung der Revolutionärinnen braucht. Eine geeinte, entschlossene Kampfpartei. Und es wird zum Jahreswechsel 1918, 1919 die KPD aus der Traufe gehoben. Mehrheitlich mit Leuten aus der Spartakusgruppe, aber es haben da auch noch andere Gruppen und Grüppchen, also die bekanntesten waren wahrscheinlich die Bremer Linksradikalen. Die haben sich zusammengeschlossen und die KPD aus der Traufe gehoben. Eines der bedeutendsten Ereignisse, die sich in der Folge der Novemberrevolution ergeben haben. Genau, es gab einen großen Kongress. Rosa Luxemburg hat das Manifest ausgearbeitet und Liebknecht hat es auch nochmal begründet hier, die Notwendigkeit, eine revolutionäre Partei zu schaffen. Er hat gesagt, es muss sofort gehandelt werden. Es gilt heute in aller Öffentlichkeit, den Trennungsstrich zu ziehen und als neue selbstständige Partei sich zu konstituieren, entschlossen, geschlossen und einheitlich im Geist und im Willen, mit klarem Programm, Ziel und Mittel zusammengestimmt nach den Interessen der sozialistischen Weltrevolution. Ein länger in der USPD verweilen hieße die Pflichten gegen das Proletariat, den Sozialismus und die Revolution aufs Schwerste zu verletzen. Genau, es ging auch hier turbulent zu. Weiteres wichtiges Thema war auch die Frage, ob man sich künftig an Wahlen beteiligen will oder nicht. Genau, und es wird diese Partei aus der Traufe gehoben, die aber in den Anfangstagen noch ein relativ wild zusammengewürfelter Haufen war und noch nicht wirklich sehr stark in der Arbeiterinnenklasse verwurzelt war. Also sie hatten schon viele Sympathisanten, aber ja, es war erstmal ein zartes Pflänzchen und noch nicht so ein starker und fester Baum, sag ich mal. Du hast jetzt auch schon immer ein bisschen angeschnitten, dass es doch einen großen biografischen Anteil gibt, auch von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, sowohl zur Novemberrevolution als auch die daraus beschriebenen politischen Folgen mit der KPD-Gründung. Da gibt es zwei gute Filme, die man auch an der Stelle, glaube ich, gut und gerne empfehlen kann zu Karl Liebknechts biografischen Anteil. Der Film heißt Trotz alledem und es gibt auch einen westdeutschen Film aus den 80ern, meine ich, wäre der, über Rosa Luxemburg, auch sehr sehenswert. Ja. Und da wäre vielleicht noch, ja, kurz darüber zu sprechen, was denn, wie es denn weiterging, gerade für diese beiden wichtigen Personalien, die die KPD mitbegründet haben. Wie ging das aus? Nicht gut, kann man sagen. Es haben sich ja auf die Novemberrevolution oder die eigentliche Revolution im November noch weitere Kämpfe entsponnen. Es gab um die Weihnachtstage eine relativ große Auseinandersetzung. Also ein Großteil der ein Teil der Matrosen aus Kiel, ungefähr 3000, die hatten sich Marstall in Berlin festgesetzt und gehörten zu denen, die nach wie vor für Revolution und Rätemacht standen. Die hatten aber kein Sold mehr bekommen und haben am 23. Dezember die Reichskanzlei belagert, um ihren Sold einzufordern, woraufhin dann die MSPD ihnen treu ergebene Truppen und Freikorps in Bewegung gesetzt haben, um diese Matrosen auszulöschen. Das hat nicht geklappt. Es sind einfach in den Morgenstunden tausende Arbeiterinnen und Arbeiter, die durch Spartakus und revolutionäre Obleute mobilisiert wurden, auf die Straßen geströmt und haben diese Soldaten, also die wirklich mit Minenwerfer und schwerstem Kriegsgerät die Matrosen angegriffen haben, sozusagen umzingelt und eingeschlossen, sodass dieser Versuch, die Revolution auch blutig zu beenden, zusammengebrochen ist letztendlich. Und es kam dann im Januar nochmal zu einer größeren Erhebung. Genau, es ging da um den letzten linken USPDler, der noch in Amt und Würden war sozusagen. Das war Emil Eichhorn, ein Revolutionär, der damals Polizeipräsident von Berlin war. Kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Und genau, der sollte dann abgesetzt werden. Und im Zuge dessen gab es nochmal einen Aufstand, der relativ unkoordiniert war. Das war am 5. Januar, also die KPD war gerade erst 4 Tage alt und ja, war weder strukturell noch organisatorisch darauf vorbereitet, die Führung von so einem Aufstand zu übernehmen. Der Aufstand ist aber trotzdem gestartet, genau, und wurden zahlreiche Gebäude besetzt, also das Vorwärtsgebäude, also das Verlagsgebäude der Zeitung der SPD, verschiedene andere strategisch wichtige Gebäude. Und hier hatten tatsächlich die Regierung um Berlin schon massenhaft Freikorps zusammengezogen. Also Freikorps waren so halbreguläre Truppen, die sich größtenteils aus Offizieren und Unteroffizieren der kaiserlichen Armee, die plötzlich nicht mehr wussten, wohin, aus reaktionären Studenten, aus lumpenproletarischen Elementen zusammengesetzt. Das waren einfach historisch betrachtet die Keimzellen des Faschismus auch, also Ultrarechte, die nicht, wie die MSPD immer behauptet hat, für die Republik, sondern hauptsächlich gegen den Bolschewismus vorgegangen sind. Und Gustav Noske, von dem wir vorher schon gehört hatten, Habecks Lichtfigur, der hat den Oberbefehl der Regierungstruppen und der Freikorps bekommen und hat auch seine Rolle so charakterisiert, Zitat, meinetwegen, einer muss den Bluthund machen, ich scheue die Verantwortung nicht. Also er wird freiwillig zum Henker der Revolution und ja, meldet sich als Konterrevolutionärer schlechter. Finanziert wird diese ganze Operation von einem Anti-Bolschewisten-Fonds der deutschen Wirtschaft. Also die haben da immer kräftig Geld reingeschaufelt, um eben hier Sold für die konterrevolutionären Truppen und auch Kriegsausrüstung einfach zu organisieren. Die haben mit Artillerie, Mörsern, Maschinengewehren, Flammenwerfern auf die Aufständischen und die besetzten Gebäude geschossen und haben auch keine Gefangenen gemacht. Also es gab über mehrere Tage Kämpfe in der gesamten Innenstadt. Die Revolutionärinnen haben sich verteidigt mit Handfeuerwaffen und ein paar MGs, die sie hatten, und haben heroisch gekämpft. Aber die Freikorps haben einfach nach 2-3 Tagen die Oberhand gewonnen. Und anders als in den Revolutionstagen, wo relativ wenige, also im Vergleich zu so einem großen Ereignis wie der Revolution, wo relativ wenige gefallen sind, sind hier mindestens 160 revolutionäre Kämpferinnen gefallen. Und danach kommt es zu einer Hetzjagd in der ganzen Stadt auf echte oder vermeintliche Revolutionärinnen. Und schon der Verdacht auf eine KPD-Mitgliedschaft hat für eine standrechtliche Erschießung gesorgt, wenn überhaupt gefragt wurde. Also es gab auch einfach Massenerschießungen. Es werden in einigen Stadtteilen gar keine Gefangenen gemacht, sondern gleich geschossen. Aber es werden auch mehrere tausend Arbeiterinnen und Arbeiter verhaftet. Also da wird richtig aufgerollt. Und im Zuge eben dieser Hetzjagd, die stattgefunden hat, wurden auch Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck gefangen genommen. Es wurde ihnen von Genossinnen und Genossen immer nahegelegt, auch schaut, dass ihr wegkommt aus dieser Stadt, ihr seid hier nicht mehr sicher. Aber sie haben gesagt, nein, wir bleiben hier, wir lassen unsere Genossinnen und Genossen und die Arbeiterinnen, die bewaffnet gekämpft haben, nicht im Stich. Das wird ihnen aber letztendlich zum Verhängnis. Und genau, also Pieck kann da noch Verwirrung stiften und fliehen. Aber Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg werden schwer gefoltert und letztendlich ermordet. Ja, vielleicht auch noch bei dieser Ermordung zu erwähnen, der Waldemar Pabst, der Befehlshaber war von der Gardekavallerie-Schützendivision und die Verantwortung getragen hat für die Ermordung, vor allem von Rosa Luxemburg, auch dokumentiert. Und zwar auch in der Kenntnis von Gustav Noske, der vielleicht sogar den Befehl gegeben hat, so genau konnte das dann nie nachgewiesen werden, aber die Kenntnis war auf jeden Fall da. Also das sind die Schuhe die Tradition, in die Robert Habeck so gern schlüpfen würde. Ja, wobei du dir da auch nochmal die Folge vom Fabian mit dem Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe, anhören kannst, weil da geht es dann nochmal drum, dass er ja im Telefonat sowas in der Art sagt wie passt schon. Genau, Noske soll gesagt haben, allerdings nach den Aussagen von Papst, sie wissen ja dann, was zu tun ist. So eine direkte Beteiligung von Ebert konnte nicht nachgewiesen werden, aber dass er als Reichspräsident die politische Verantwortung dafür trägt und dass es ihm sicher ganz gut in Kram gepasst hat, das dürfte unbestritten sein. Ja, auf alle Fälle. Ja, also diese ganzen Geschehnisse, die du gerade erzählt hast, die sind auch wunderschön in einem Jugendbuch beschrieben, und zwar aus Sicht von einer Arbeiterfamilie, die Roten Matrosen. Also kann ich an der Stelle sehr empfehlen, von Klaus Cordon. Es ist eine Trilogie, später wird es ein bisschen antikommunistisch, aber bei die Roten Matrosen, das kann man wirklich noch wunderbar lesen. Tatsächlich, das ist ein wunderschönes Kinder- und Jugendbuch, was ich aber auch allen erwachsenen Personen wärmstens ans Herz legen kann. Es ist in der Veranstaltung, die wir hier zu dieser Broschüre gemacht haben, haben wir auch ein paar kleine Lesestücke aus diesem Buch eingebaut, weil es einfach auch ein wunderbarer Einblick in diese Zeit ist. Und dieser Protagonist, Helle, der erlebt live mit, wie Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik ausruft und fragt sich dann so, was ist jetzt daran anders als an dem, was Scheidemann ausgerufen hat. Wunderbar, sollte man unbedingt gelesen haben. Mhm. Genau, also den ersten Teil auf jeden Fall, und wie Ann-Sophie auch schon gesagt hat, Teil 2 und Teil 3, da lässt dann Klaus Cordon auch raushängen, dass es A nicht so mit Marxismus hat und mit Kommis auch nicht so. Ja, aber lesen kann man es ja trotzdem. Ja. Also du bist ja gerade auf die Freie Sozialistische Republik, also hast ja nochmal angeschnitten. Und da würde ich nochmal gern von dir wissen, was die eigentlich kennzeichnet, also so eine Räterepublik. Und was daran eigentlich anders ist als an so einer repräsentativen, bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, wie wir sie jetzt alle kennen. Genau, also die Freie Sozialistische Republik, die Liebknecht ausgerufen hat, die sollte politisch auf einem Rätesystem basieren, das angelehnt war oder inspiriert war von dem, was die Bolschewiki in Russland geschaffen haben, nämlich dass da, wo gearbeitet wird, in den Betrieben, in den Werften, in Russland auch in ländlichen Gebieten, dass da Räte gebildet werden und die an der Basis politisch diskutieren, was produziert wird, wie verteilt wird, wer besitzt und wer enteignet wird, und das eben in einem Pyramidensystem nach oben, in dem die Räte Delegierte wählen an der Basis, die dann eben in höheren Räten weiter diskutieren. Und was da entscheidend ist, ist das imperative Mandat, dass nämlich die Delegierten, die in die nächsthöhere Ebene gewählt werden, auch jederzeit wieder abberufen werden können, wenn sie das, was sie politisch versprochen haben, nicht gehalten haben, nicht durchsetzen konnten oder sich anders entschieden haben, dass dann eben von der Basis gesagt werden kann, Genossinnen und Genossen, wir würden euch abwählen und jemand anders als Delegierten entsenden. Das eben im Gegensatz zu einer parlamentarischen Demokratie, wie die Sozialdemokraten sie angestrebt haben, wo eben alle 4 oder 6 Jahre gewählt wird und dann die Leute in der Parlamentsbude unter sich auswurschteln, wie es weitergehen soll. Das war ein wichtiger Aspekt. Und der andere wichtige Aspekt war eben tatsächlich die Enteignung von Kapitalisten und die Neuaufteilung der Güter, dass eben da, wo produziert wird, das Volk, die Bevölkerung der Eigentümer ist. Ja, das hat ja auch schon mal geklappt, nämlich bei der Oktoberrevolution in Russland im Jahr zuvor, also 1917. Und Kalle, das ist ja eigentlich eine Frage, die total im Raum steht. Was hat in dem weniger kapitalistisch entwickelten Land Russland 1917 funktioniert, das ja auch einen gewissen historischen Bestand hatte, was in so einem entwickelten kapitalistischen Staat wie Deutschland 1918 in der Novemberrevolution nicht geklappt hat. Also daraus muss man ja auch was lernen können in Sachen Erfolgskonzepte für Revolution. Ja, also das ist tatsächlich auch ein sehr weites Feld, aber ich denke, man kann so ein paar Aspekte doch schon rausschälen. Es war zum einen in Russland so, dass die Trennung der Revolutionärinnen von den Sozialdemokraten sehr viel früher stattgefunden hat und die Bolschewiki, als dann tatsächlich die revolutionäre Situation da war, eine geschlossene, formierte Kampfpartei waren, die eine sehr starke Massenverankerung hatten, was ja in Deutschland, wie wir vorher gehört haben, nicht funktioniert hat oder zu spät kam, vielleicht eher so. Die Organisierungsfrage einfach so. Die Bolschewiki haben jahrelange Aufbauarbeit in allen Teilen der Bevölkerung, in allen Teilen dieses riesigen Reiches geleistet und waren auch, wie ich vorher schon erwähnt hatte, bei der Landbevölkerung verankert. Auch ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt. Die Bolschewiki hatten auch mehr Zeit, bis sich die Konterrevolution formieren konnte. Das war sicher auch eine Lehre, die die Konterrevolutionäre für sich aus der russischen Revolution gelernt haben. Zum einen, dass sie sich nicht aufspalten in Militärs und Kaisertreue und dann doch noch so ein bisschen sozialdemokratisch angehauchte Teile, sondern dass sie als Block stehen und dass sie vor allem auch schnell handeln müssen. Was die Revolutionärinnen und Revolutionäre in Deutschland nicht hatten, war die Zeit zwischen der ersten bürgerlichen Revolution und der proletarischen Revolution, die in Russland dann noch stattgefunden hat, aber in Deutschland im Blut ersäuft wurde. Wir kommen schon zur letzten Frage. Kalle, was sind für dich die wichtigsten Lehren aus der Geschichte der Novemberrevolution? Also ja, die uns auch noch heute im Klassenkampf berühren. Ja, also eine Lehre ist natürlich, dass es möglich ist, für eine andere Gesellschaft zu kämpfen und die politische Ordnung ins Wanken zu bringen. Sicher, die Revolution hätte noch weitergehen müssen, aber ich glaube, das war auch was viele der Aktivistinnen und Aktivisten mitgenommen haben. Also es gab ja in Deutschland noch weiter bis 1923 verschiedenste Aufstände und Schlachten und Gefechte, die Revolutionärinnen ausgefochten haben, dass es möglich ist zu kämpfen und dass es auch möglich ist, was zu erreichen. Wir haben sicher heute ganz andere Ausgangsbedingungen, aber was jetzt auch schon mehrfach angeklungen ist, wenn eine revolutionäre Situation eintritt, dann muss die Organisation dastehen, die revolutionäre Organisation, die ja die Massen führen kann und die auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung verankern kann, die eine orientierungsgebende politische Kraft ist, die revolutionäre Bestrebungen auffängt, einigt und eine flächendeckende Aktion daraus macht. Ja, ich denke ja manchmal heute, wir sind historisch vielleicht ein bisschen in der kleinen Organisationsgröße der Zimmerwälder Friedenstreffen, über die wir heute leider gar nicht sprechen konnten. Meint es aber, dass wir nicht gerade unbedingt von den Klassen oder von den Kräfteverhältnissen besonders gut dastehen. Aber das kann sich ja, wie auch die Novemberrevolution gezeigt hat, mal sehr schnell ändern. Ich wollte gerne noch am Ende einmal natürlich die Broschüre empfehlen, die Perspektive Kommunismus herausgebracht hat. Die ist äußerst lesenswert. Wer es ein bisschen umfangreicher mag, mir hat das immer sehr gut gefallen, ist das Buch von Bernd Langer, Die Flamme der Revolution. Das ist ein etwas umfangreicheres Werk rund um die Novemberrevolution. Oder wer es halt eben als kleine Geschichte haben will, der kann auch mal Die roten Matrosen lesen von Klaus Kordon. Also es ist genug Literatur auf jeden Fall da, um sich mit der Geschichte zu befassen. Wenn man eine politische Einordnung möchte, dann würde ich die Broschüre empfehlen von Perspektive Kommunismus. Die ist da nämlich ja wirklich gut pointiert beschrieben. Das Buch von Bernd Langer kann ich auch empfehlen. Das ist sehr umfangreich mit ganz vielen Quellen, vielen Bildern und so. Auf jeden Fall auch mega lesenswert. Also ihr von Perspektive Kommunismus habt ja noch weitere Broschüren rausgebracht, auch über die Folgejahre nach der Niederschlagung der Novemberrevolution, also die Anfänge der Weimarer Republik, sprich 1919 bis zur Niederschlagung des Hamburger Aufstands 1923. Das habe ich richtig verstanden, oder? Genau, Funken und Feuer, revolutionäres Deutschland 1919 bis 1923, das ist sozusagen das, was darauf folgte. Hatte ich vorher schon kurz angeschnitten, es gab noch weitere Aufstände, Kämpfe. Die KPD hat sich dann nach diesen schwierigen Anfängen auch relativ schnell zu einer Massenpartei entwickelt. Das haben wir dort alles aufgeschrieben, genau. Sehr schön, ja, ich kann es euch auf jeden Fall auch nur empfehlen, euch mehr zur Novemberrevolution durchzulesen. Ich liebe das Thema. Eure Broschüre gibt es bei Fire in Flames auf jeden Fall zu kaufen und ihr habt noch kostenlos auch als PDF wahrscheinlich auf eurer Seite. Genau, man kann das auf der Seite von Perspektive Kommunismus runterladen. Und genau, wer lieber was Gedrucktes in der Hand hält, kann das bei Fire in Flames in Kiel bestellen. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank an Sophie. Vielen Dank, Kalle, für das coole Gespräch. Hat mega Spaß gemacht, mal wieder über die Novemberrevolution zu sprechen. Und was bleibt noch zu sagen? Wir hören uns wieder in eurer Kommunistenkneipe. Ciao. Ich sage auch noch vielen Dank für das sehr schöne Gespräch und den ZuhörerInnen fürs Zuhören. Sehr schön. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.